Moskaus Wäscher sind bedeckt mit Schnee. Der Samowar im Kreml spendet Tee. Und der Zar trinkt ihn mit viel Wodka drin. Er trinkt so lang.